und da haben die Vermieter ihnen gesagt, ja, hier, Altona könnt ihr knicken, ihr zieht doch noch Mümmelmanns Berg. Also es wird teilweise den Leuten wirklich offen so erzählt, dass sie hier noch eh nichts zu melden haben, weil sie eh nicht die Kohle haben, sich innenstadtnah was leisten zu können. Ich kann vielleicht noch ein anderes Beispiel geben. Auch ein Viertel, das immer in der Presse als verrufen dargestellt wird, das ist Steilshoop. In Steilshoop gibt es sehr viele Genossenschaften, fast alle großen Genossenschaften, Wohnungsgenossenschaften von Hamburg sind dort angesiedelt. Steilshoop hatte gerade das 40-jährige Jubiläum der Grundsteinlegung. Dort gibt es inzwischen, wenn man mal über die Gründgenstraße rübergeht und geht mal wirklich nach Steilshoop rein, gibt es inzwischen ein sehr lebendiges grünes Leben auch, also grün nicht parteipolitisch gesehen, sondern bezogen auf die Natur, die sich dort breit macht. Die Bäume sind in den 40 Jahren sehr gewachsen. Es gibt sehr viele Einrichtungen. Es gibt beispielsweise, obwohl es alles Großraumwohnungen sind, wie man heute so schön sagt, politisch korrekt, gibt es in jedem Ring von den 22 Ringen im Erdgeschoss jeweils eine Kinderwohnung. Es gibt viele soziale Einrichtungen. Es gibt kaum jemand, der dort in der Lage ist, oder kaum eine Genossenschaft, die dort in der Lage ist, das Ganze umzuwandeln in Eigentumswohnungen, mit einer Ausnahme, der Eigentümer Erich Thor. Wenn man da mal im Internet guckt, wo sind in Steilshoop noch Wohnungen frei, findet man den auch. Der macht bei allen Stadtteilinitiativen nicht mit. Die Wohnungen werden vermietet, zum Teil für das doppelte Geld, und stehen auch sehr viele leer deswegen, wie es dort üblich ist. Und dieser Eigentümer versucht dort in Steilshoop auch so langsam eine Aufwertung durchzudrücken, indem die leerstehenden Wohnungen langsam aber sicher in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, um Besserverdienende anzulocken. Naja, und dasselbe ist hier geplant. Also im Forum, soweit ich davon Kenntnis habe, sollen Eigentumswohnungen entstehen. Also ganz genau, wie Florian eben sagte, dass die Leute, die also geringes Einkommen haben, also dann die Mieten, wenn das alles wunderbar saniert ist, nicht mehr bezahlen können und dann den Stadtteil verlassen müssen. So wird das genauso sein mit den Straßenzügen Schomburgstraße und was auch so rundherum sind. Das sind alles Sozialwohnungen. Das wird alles auslaufen und wer weiß, was dann so alles entsteht da im Viertel. Dann hat man geplant, so nach meiner Kenntnis, was ich aus dem Sanierungsbeirat so zu hören bekomme, dass man Altenwohnungen schaffen will. Ich frage mich nur, wie ein Trakt jetzt im Saga Gebäude, also ehemaligen Saga. Was im Forumgebäude. Ja, was im Forumgebäude, also an der Ecke war, also zu dem Grevebau hinüber, wo da jetzt noch das Plus-Einkaufszentrum ist, dass wie diese Leute, also gut, die bringen einmal ihre guten Renten und ihre Gelder und werden da untergebracht, aber wie soll sich das eigentlich zusammenbringen mit einem IKEA, das dann, ja, was können wir eigentlich sagen, was spricht für IKEA? Oder ja, dass wir einfach diese Gründe uns mal überlegen, was sich da diese Leute, die da die Entscheidung getroffen haben, dabei gedacht haben. Also ich meine, Steuern werden diese Leute nicht unbedingt bezahlen, weil die also über Stiftungen abrechnen, was einfach auch eine Tatsache ist. Dann gibt's viele Mittel, Abriss, alles wird eigentlich, glaube ich, so viel ich weiß, auch noch getragen vom Bezirk. Diese ganzen Verkehrsanbindungen, wer bezahlt das eigentlich? Also so kommt da ein Konzern, da wunderbar hergelaufen, der reichste der Welt ist und wird bedient hier in eine Richtung, dass, und wir sind stillschweigende Zuschauer, wie da jemand wunderbar bedient wird in einem, an der Elbe, in einem Vorort, der so großartig ist, dass man sich eigentlich nicht, überhaupt nicht glauben kann, dass das eine Realität sein wird. Also. Okay, wir können ja gleich noch auf dieses Thema Arbeitsplätze und Finanzierung des Anbaus eingehen. Zunächst nochmal Musik, und die ist jetzt, glaube ich, unter Beteiligung von Claire Kasper. Chicago and I stepped outside the house. And as I was in a hurry, I didn't check if the door quite closed or if it just slammed against the metal frame. The blue air directly pulled me into its clumsy grasp, and the only sound that connected with me were my own clock-feet shoes doubling speed on the narrow sidewalk. When I passed the supermarket, it appeared empty and solemn, though it couldn't have been that late, actually. The air somehow moved in my ears, starting to rave my brain as if communicating with a foreign substance I'd never experienced before but that lived inside myself. The rhythm sped out of my pores and laid itself over the scenery, living in another dimension, covering over everything else. It was cold, foggy, blue and gray, and shiver came upon me. My movements were forced, my thoughts replaced by fright. I tumbled forward, saw the corner coming closer, reached it, got on in, one step, two step, three step, four. Bombed into you and hit down on the floor. Got up and lift up, was pressed down and squeezed. Have you ever lived in a gray-colored room which walls you weren't able to recognize? Okay, wir sprechen weiter über Zusammenhänge, die mit der IKEA-Ansiedlung diskutiert werden. Die IKEA-Ansiedlung ist ja Thema der jetzigen Sendung, die um 2 Uhr begonnen hat. Wir sind jetzt schon in der zweiten Stunde. In der ersten Stunde haben wir die aktuellen Pläne, die für die Ansiedlung vorgesehen sind, genauer dargestellt und den Zusammenhang mit der jetzigen Situation der Bewohner und Künstlerinnen. Bewohner kann man in dem Fall nicht sagen, wohnen tun sie dort nicht, aber sie arbeiten in dem Frappant-Gebäude, das dann abgerissen werden soll. Und zuletzt war das Thema, ja, Argumente für die Ansiedlung, die von IKEA, von dem IKEA-Klotz. Und da können wir uns jetzt ein bisschen detaillierter eingehen. Ein Argument ist immer die Schaffung von Arbeitsplätzen. Da wollte Michael Sauer gleich drauf eingehen. Ja, vielleicht sollte man nochmal erwähnen im Vorwege, also wenn man über Arbeitsplätze spricht, spricht man auch über die Sozialstruktur eines Stadtteils. Und es ist in Altona Altstadt durchaus so, dass das schon immer, so nach meinem Kenntnisstand jedenfalls, eine der Stadtteile, sowohl in Hamburg als auch früher in Altona, als es noch eine selbstständige Stadt war, der Stadtteil war, wo die Menschen gelebt haben, die ein sehr geringes Einkommen hatten und auf sehr kleiner Fläche gewohnt haben. Das ist auch heute noch so. Bei der Sozialstruktur die durchschnittliche Größe einer Wohnung beziehungsweise der zur Verfügung stehende Platz, den eine Person, die in Altona Altstadt wohnt, zur Verfügung hat, beträgt etwas über 34 Quadratmeter. Das ist mit Abstand der geringste zur Verfügung stehende Wohnraum in der gesamten Stadt. Das ist einfach Fakt. Und was auch Fakt ist, ist, dass Altona Altstadt als Wohnort sehr beliebt ist. Und um das nochmal an einer Größe zu festzumachen, ich habe ein paar Jahre in einem im Elternrat einer Grundschule in Altona Altstadt mitgearbeitet und dort gibt es ein besonderes Phänomen und zwar ist es so, dass Familien, die in Altona Altstadt wohnen, dort eigentlich sehr gerne wohnen, aber so wie das zweite Kind geboren wird, müssen sie eigentlich aus Altona Altstadt ausziehen, weil die Wohnungen zu klein sind, um dann noch mit 2 Kindern zu wohnen. Und das führt dazu, dass es inzwischen in Altona Altstadt keine weiterführenden Schulen mehr gibt. Auch ein weiterer Grund für Familien aus Altona Altstadt wegzuziehen. Und daran wird die Ansiedlung von IKEA bestimmt nichts ändern. Dann sind wir schon bei den Arbeitsplätzen. IKEA spricht ja davon, dass sie bis zu 240 neue Arbeitsplätze schaffen wollen angeblich. Dazu muss man dann sagen, dass bei Karstadt haben 120 Leute gearbeitet, in der Saga Hauptverwaltung im ehemaligen Forumsgebäude haben bis zu 400 Menschen gearbeitet und auf der Nordseite der großen Bergstraße, da wo früher das Zentrum von der HIW war, das Kundenzentrum der HIW, dort war so ein großer Komplex von Firmen, die sich mit Analyse von, ja, wie sagt man das, mit chemischer Analyse beschäftigt haben. Auch dort haben über 190 Menschen gearbeitet. Diese ganzen Arbeitsplätze sind in den letzten 5 Jahren weggefallen. Und da ist, glaube ich, das Angebot von IKEA für 240 Arbeitsplätze, das ist eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und wird an der Sozialstruktur in Altona kaum was ändern. Vor allen Dingen sollte man doch bedenken, welche Arbeitsplätze dadurch auch wegfallen, nämlich von den Läden, die jetzt gegenüber sind und ungefähr das anbieten, was dann bei IKEA günstiger eingekauft werden kann, die dann nämlich alles schön zumachen können. Ja. Und man sollte auch nicht vergessen, wie schon berichtet, es sind ja jetzt bereits 140, 150 Kreative, wie man heute so schön sagt, im Frappant und haben dort ihre Arbeitsplätze. Das sind ja schließlich auch Arbeitsplätze in Altona. Die Leute zahlen auch Steuern, die Designer, die Architekten, die Modemacher und so weiter. Wir haben eine Warteliste, die nochmal so groß ist. Also mit diesen 240, 250 Arbeitsplätzen kann dieser Alternativentwurf verpannt zu einem soziokulturellen Zentrum umzuwandeln, zu einem Haus, dann eben auch eventuell der Kreativbranche. Vielleicht geht das ein bisschen den gestaltungswilligen Politikern ein bisschen besser in die Kehle. Die würden ja dann wegfallen. Das heißt, es wird einfach getauscht gegen IKEA. Angestellte, teilweise mit sehr geringem Einkommen, teilweise mit Halbtagsverträgen. Da kann vielleicht sonst noch jemand was dazu sagen? Ja, im gewissen Sinn. Ich kann zitieren aus einem Zeitungsartikel, der, glaube ich, im März dieses Jahres in der Kölnischen Rundschau erschienen ist. Und zwar ging es um eine zweite Kölner IKEA-Filiale, die eröffnet wurde am 18. März. Und aus Protest gegen die Situation, wie sie sich neu dargestellt hat bei der Eröffnung, ist der Betriebsrat der Feier ferngeblieben. Was war vorgefallen? Es war so, dass von den 400 neuen Arbeitsplätzen, die dort angekündigt wurden, also dass sie entstehen würden in der IKEA-Filiale, einige weniger tatsächlich geschaffen werden. Zum einen hat es damit zu tun, dass IKEA natürlich, kann man sich eigentlich auch vorstellen, nicht neue Leute einstellt, um so eine ganze Filiale zu organisieren und darin zu arbeiten, sondern eben erfahrene Kräfte aus anderen Filialen dorthin zieht, die eben den reibungslosen Ablauf auch gewährleisten und dass diese Zusagen, wie viele Arbeitsplätze dort entstehen werden, so ein bisschen luftig gemacht werden, dass man auch nachher nicht sagen kann, ja gut, jetzt habt ihr das oder das jenes gesagt, jetzt müsst ihr auch dazu stehen. Also das ist hat keine Aussage, keine tatsächlich nachher einklagbare oder einklagbare Aussage, wenn IKEA sagt, 250 Arbeitsplätze entstehen. Klar ist auch gleichzeitig, dass Möbelhäuser, die in der Umgebung sind, gerade wird hier in der neuen großen Bergstraße das Möbelhaus Kaps renoviert, dass deren Arbeitsplätze dann wahrscheinlich weg sind, weil die keine Chance haben gegen IKEA. Das vielleicht so zu diesem Thema IKEA und Arbeitsplätze. Ulrich hat ja schon darauf hingewiesen, dass die Arbeitsplätze, die entstehen werden, zum Teil Teilzeitjobs sind, Teilzeitbeschäftigungen sind. Und es gab auch schon Fälle, da ist IKEA ziemlich in die Negativschlagzeilen gekommen in Ulm bei einer IKEA-Filiale, wo den Mitarbeitern der Sozialversicherungsausweis abgenommen wurde. Das heißt, die konnten nicht einer anderen Teilzeitbeschäftigung nachgehen. Soweit ein Argument für die IKEA-Ansiedlung und unsere Informationen dazu. Vielleicht können wir gerade. Ja, ich würde noch sagen, weil ja viele Gewerbetreibende, die bei uns noch so angesiedelt sind, in der Großen Bergstraße der Meinung sind, dass sie Vorteile haben, wenn IKEA kommt. Und ich glaube, dass sie nicht richtig darüber nachdenken, dass das sicher nicht der Fall sein wird. Es gibt so kleine Restaurants und Eisdielen und so weiter, die gegenüber dem Frappant angesiedelt sind. Und ich denke mal, wenn IKEA mit 700 Sitzplätzen für ein Restaurant aufwartet, wird da kaum jemand noch, nachdem er dann 2 Stunden da zugebracht hat, noch irgendwo anders sich hinbewegen und irgendeinen Laden aufsuchen und da nur noch sich einkaufen. Also ich denke mal, dass darüber die Gewerbetreibenden der Straße mal ein bisschen nachdenken müssen. Und nur das als Argument, Gedanken sich zu machen, dass das nun nicht der richtige Standort für IKEA sein kann. Also um es doch mal vielleicht klarer zu sagen, tagsüber wird den kleinen Gewerbetreibenden, den kleinen Restaurants das Geschäft weggenommen. Es wird aber keine Struktur geschaffen, die in den Abendstunden ihnen dieses Geschäft wiederbringt. Denn um so einen IKEA-Klotz rum werden die Leute nicht spazieren gehen. Anders als vielleicht noch im Mercato gibt es ja da nicht mal Schaufenster, wo man die ganzen wunderbaren Konsumartikel bewundern könnte. Nein, man steht vor einer nackten blauen Fassade. Man kann dann hochgucken, ach, da oben habe ich heute Schöttböller gegessen. Ansonsten gibt es dann kein Angebot mehr, weil die Läden pleite sind. Naja, und dann haben wir das Forumgebäude, was dann auch mit blauen Senkrechten neu verschönert sein wird. Also sich irgendwie IKEA dann doch sehr heimlich anheimelnd anbietet. Und da unten werden dann so Großläden sein wie Aldi, Drohmarkt, aber auch einige Modeläden, wie ich gehört habe, die dann da, also für die Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, also Bogner oder so ähnliche Dinge einkaufen können. Es ist die Frage, wie solche merkwürdigen Dinge dann zusammengehen sollen. Vielleicht kann man sich auch ein bisschen bildlich den Gedanken auf die Sprünge zu helfen. Man stelle sich vor, in der Jessenstraße Max Bar, der etwas zurückgesetzt ist, ist ja auch schön blau-gelb, der würde jetzt als große Front nach vorne stehen mit einem 4 Meter großen Barschild, Max Barschild. Die Dominanz kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, die das dann auf den Goetheplatz und auf die ganze Umgebung hat. Also ich weiß nicht, ich kann mir halt schon vorstellen, dass da viele Leute zu IKEA gehen und dann auch noch in der Gegend rumflanieren, weil das Problem ist nämlich, dass so das Ganze wieder viel mehr zu einer Einkaufsstraße wird, wo halt Leute aus der ganzen Stadt dann hingehen und dann irgendwie mit diesem, es ist ja im Prinzip auch angebunden an die Ottenser Hauptstraße, also so sprich, dass die große Bergstraße zu dem wird, was nämlich viele Bezirkspolitikerinnen und Bezirkspolitiker gerne hätten, nämlich eine Flaniermeile. Das ist schon meine Befürchtung, dass da viele so eine Leute kommen und dass das nämlich dann die Leute sind, die dann auch in den teuren Modegeschäften irgendwie ihren Kram vielleicht dann auch nochmal nebenbei kaufen, nachdem sie da waren und sich ihre Möbel halt nach Hause liefern lassen. Also. Naja, aber angesichts der Situation, der ganzen wirtschaftlichen Krisen der Welt, wäre es doch angebracht in Hamburg, wo es nämlich keinen Boulevard gibt, den man vielleicht mal so lassen könnte mit Grünanlagen, mit Springbrunnen, Möglichkeiten zum Spielen und zum wirklich Verharren. Ob nicht das mal angebracht wäre, sich das ins Auge zu fassen, so eine Straße zu schaffen. Also das wäre mal ein Fortschritt, finde ich, was man den Politikern ans Herz legen könnte. Das ist ja mit Sicherheit auch die Idee, die viele Leute noch unter Zentrum verstehen. Und wo man dann sich die Billigflugtickets kauft, um dorthin zu fliegen, ist auch unheimlich nachhaltig und hilft unserem Klima auch wahnsinnig, wenn man dann aus Altona, um mal wieder schon ein schönes klassisches Stadtzentrum besuchen, erstmal zum Flughafen raus muss, mit den Billigfliegern woanders hinfliegen, um dann zu sagen, jetzt war ich wieder im Urlaub. Okay. Urlaub machen wir jetzt auch, indem wir Musik hören, und zwar wieder von unter Beteiligung von Claire Kasp. Musik von der Gruppe Don't. Und wir sind gerade noch im Gespräch. Wir hatten gerade drüber gesprochen über IKEAs Angebot, ein paar Arbeitsplätze in Altona zu entwickeln oder neu zu begründen durch die Ansiedlung der IKEA-Filiale an der Großen Bergstraße. IKEA ist ja ein Betrieb, der es hingekriegt hat über die, ja, wie viele Jahre sind es jetzt, glaube ich, schon um die 60 Jahre, seit es IKEA gibt. Und eine Besonderheit bei IKEA ist ja das Image von IKEA, dass es flott ist, dass es irgendwie modern ist, aber nicht zu modern, also man nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie in einer Sondergruppe, wenn man bei IKEA einkauft. Nein, es Image von IKEA deckt alles ab. Es deckt den etwas biederen Geschmack und den bisschen progressiveren Geschmack ab. Und dazu kommt diese sympathische Gestalt von Elchen und anderen Wesen, die aus Schweden da mit einbezogen werden beziehungsweise instrumentalisiert werden, um das IKEA-Image aufzupolieren. Und gleichzeitig wird natürlich auch kolportiert, dass die IKEA-Ansiedlung doch endlich mal wieder ein bisschen Steuergelder in den so leergeräumten Hamburger Haushalt fließen lassen würde. Dazu gibt es eine sehr interessante Untersuchung, die 2007 nominiert wurde für den Public Eye Global Award, und zwar von der Gruppe SOMO, eine Gruppe aus den Niederlanden, die sich damit beschäftigt hat, dass Konzerngeflecht von IKEA etwas unter die Lupe zu nehmen. Und ich möchte daraus mal zitieren. Alle kennen IKEA, aber was ist IKEA? Ein schwedisches Unternehmen? Nein, ein kompliziertes Geflecht von Unternehmen, Holdings und Stiftungen im Besitz einer niederländischen Stiftung, die 1982 vom IKEA-Gründer Ingvar Kamprad ins Leben gerufene Stiftung Inka Foundation, abgekürzt SIF, besitzt die Inka Holding Group, welche 210 der weltweit 240 Einrichtungshäuser betreibt. Laut Economist hat die SIF, also die Stiftung in Holland, einen aktuellen Wert von 36 Milliarden US-Dollar und ist damit die reichste Stiftung der Welt. Doch statt wie andere Stiftungen zum Beispiel UNO-Programme zu fördern, hat die SIF Kamprad Steuern zu vermeiden. In den Niederlanden ist die SIF als offiziell nicht profitorientierte Organisation steuerbefreit. Auch sonst schöpft IKEA alle legalen Mittel aus, um Steuern zu minimieren. Dabei ist das Entrichten von Steuern ein zentraler Aspekt sozialer Unternehmensverantwortung. Also ein Thema, was gerade sehr im Gespräch ist, auch in Bezug auf die aktuelle Finanzkrise, wo ja jetzt von der offiziellen Politik schon behauptet wird, dass wir sie überwunden hätten. Ich möchte aber noch mal weiter eingehen, weil das schon sehr interessant ist, wie IKEA sich dort aufgestellt hat. Und zwar ist ja gerade schon der Name des IKEA-Gründers Ingvar Kamprad genannt worden. Dazu mehr jetzt. Aus dem Text, der von vorgeschlagen wurde für den Public Eye Award nach 2007. Laut Spiegel Online ist Ingvar Kamprad der reichste Mensch der Welt. Durch den Kursverlust des Dollars gegenüber dem Euro hat er 2006 Bill Gates vom ersten Platz verdrängt. IKEA und Kamprad bestreiten nicht nur dies, sondern auch, dass der Gründer trotz obskurer Stiftungskonstruktion faktisch noch Eigentümer von IKEA ist. Dennoch beläuft sich Kamprads privates Vermögen nach Schätzung von Forbes auf 28 Milliarden und laut Bilanz einer Zeitschrift ist er mit Abstand die reichste in der Schweiz wohnhafte Person. 1982 hat Ingvar Kamprad, sein Eigentumsrecht an die Stiftung abgegeben und ist nur noch Senior Advisor, kontrolliert aber die SIF, also die Stichting Inka Foundation, die ich vorher genannt habe als Foundation, die in Niederlande als gemeinnützige Stiftung angemeldet hat, wurde, kontrolliert er diese SIF nach wie vor, und zwar über einen fünfköpfigen Stiftungsrat, in dem auch Kamprads Frau und sein Schweizer Anwalt sitzen. Offiziell sind die SEF-Milliarden für Innovation in Architektur und Innendesign bestimmt. Dieser gemeinnützige Zweckartikel ist aber Etikettenschwindel, dient die Stiftung doch primär der legalen systematischen Steuervermeidung. So macht die SEF nur minimale Ausschüttungen. Soweit diese überhaupt ausgewiesen werden, gingen 2005 gerade mal 1,7 Dollar an das Institute of Technology in Lund, wo vor allem Architektur gelehrt wird. Die Kamprad-Familie hat das Problem, dass sie aus ihrer Stiftung nicht einfach Geld abziehen kann. Hier hilft eine Schachtelkonstruktion, die weit komplizierter ist als das vertrackteste Billigregal. Die holländische Firma Inter IKEA Systems besitzt die Rechte zu IKEAs Konzepten, Produktdesigns und der Marke IKEA. Als Franchise-Geber erhält das Unternehmen 3% der Verkäufe aller IKEA-Läden weltweit. Das waren 2004 631 Millionen. Die Besitzer von IIS, also der Stiftung, sind nicht bekannt. IIS gehört einer gewissen Inter-IKEA Holding, die ist in Luxemburg registriert. Diese wiederum ist im Besitz einer Unternehmung selbigen Namens mit Sitz auf den holländischen Antillen, welche ihrerseits durch eine Trust Company in Curaçao geführt wird. Als Fazit, solche Konstruktionen, die verschiedene Rechtsformen mit mehreren Steueroasen, auch solchen mit zweifelhaftem Ruhm kombinieren, sind Kennzeichen dubioser Strukturen und nicht eines familienfreundlichen Unternehmens. Der renommierte Economist schreibt denn auch, dass die Inter-IKEA Holding fast mit Sicherheit von der Kamprad-Familie kontrolliert wird. Bei einem Gesamtgewinn von 553 Millionen im Jahr 2004 bezahlte die IIH, also die Holding, zusammen mit ihrer anderen luxemburgischen Holdings gerade mal 19 Millionen Steuern. Herr Kamprad lebt im Schweizer Kanton Waadt, wo er als Privatperson von der Pauschalbesteuerung profitiert, die die Schweiz einigen tausend Ausländerinnen bietet. Der reichste Mann der Welt bezahlt so in der Schweiz gerade mal 200.000 Franken Steuern jährlich und man sieht, nichts ist unmöglich bei diesem schwedischen Möbelhaus. Ja, und wer sich diesen Text nochmal genau durchlesen möchte, der gehe auf die Internetseite www.keinikeainaltona.de. Dort gibt es diesen Text auch zum Download. Genau. Ja, also soweit zu der angebotenen Steuerwelle, die auf Hamburg zuschwappt, wenn IKEA sich dort ansiedeln wird. Wir waren jetzt im Verlauf der Sendung, wer es nicht weiß, wir sind hier noch ungefähr in der Halbzeit der Sendung. Lebst du schon oder wohnst du noch, zu den IKEA-Plänen in der Großen Bergstraße sich anzusiedeln? Und ich sitze hier mit 5 Studiogästen. Es wird noch circa eine Dreiviertelstunde ein Studiogast dazukommen. Jonas von dem Centro Soziale wird berichten über die Situation, wie sich im Centro Soziale gerade sich darstellt. Und wir könnten vielleicht jetzt ein bisschen drauf eingehen auf die Aktivitäten oder die Aktivitäten im Zusammenhang mit der IKEA-Ansiedlung, gegen die IKEA-Ansiedlung, die sich schon etabliert haben und die in den nächsten Zeiten auch weitergehen. Vielleicht Florian? Das Ganze basiert auf mehreren Geschichten. Also zum Ersten, wir hatten jetzt irgendwie erst sehr kurzfristig, also sprich vor anderthalb Wochen, das erste größere Treffen, wo so vorwiegend, glaube ich, über E-Mail-Verteiler dazu eingeladen wurde. Dann hatten wir jetzt am Dienstag eine Informationsveranstaltung gemacht. Beide waren ziemlich gut besucht, also jeweils so 50 Leute. Das zeigt halt, dass ein Interesse da ist im Viertel. Und es hat sich auch gezeigt, und das zeigt sich auch gerade immer wieder, also wir haben jetzt schon zweimal Infotische in der Großen Bergstraße gemacht, dass die Leute im Viertel eigentlich sehr wenig darüber Bescheid wissen. Also viele wissen, dass IKEA kommt, aber was das bedeutet, darüber haben sich die wenigsten Gedanken gemacht. Und sehr viele sind dafür, dass IKEA kommt. An Aktivitäten ist es halt so, es wird einmal ein Bürgerbegehren geben, um das zu verhindern, dass IKEA dahin kommt. da ist es so, man braucht so um und bei 2000 Unterschriften innerhalb von 2 Monaten. Dann dann müssen erstmal alle Planungen gestoppt werden. Und wenn man 6000 Unterschriften zusammen hat, dann kommt es halt dazu, dass es zu so einem Volksentscheid kommt, wo es dann aber wiederum kein Quorum gibt, also wo dann das theoretisch auch reicht, dass dann nur 1000 Leute abstimmen, wäre natürlich schön, wenn da möglichst viele sich dran beteiligen. Aber so, das ist die eine Sache, womit man das auf jeden Fall mindestens verzögern kann, wenn nicht verhindern, aber mindestens verzögern. Dann ist es total wichtig, und das läuft jetzt so langsam an, dass halt ganz viele Anwohnerinnen und Anwohner im Viertel mobilisiert und also informiert und mobilisiert werden und eingebunden, und das ist irgendwie, dass die auch damit daran eingebunden werden, was man stattdessen da machen kann. Und das ist halt irgendwie darüber, unter Einbeziehung von den Leuten im Viertel, halt sich Widerstand entwickelt. Und ist es halt auch so, dass es irgendwie jetzt schon eine Genossenschaft in Gründung ist, die dann auch das Gebäude übernehmen kann, wo es auch schon Modelle gibt, wie das auch finanzierbar ist. Und also da können vielleicht auch gleich nochmal, Judith, kann da vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Ich denke, das ist jetzt wichtig, dass innerhalb von sehr kurzer Zeit, weil das ist mit den Planungen, die drücken da ganz schön aufs Gas, also das geht richtig flott gerade, die wollen das möglichst schnell in trockene Tücher bekommen, deshalb jetzt auch so ein Sonderausschuss, der eingerichtet wurde, um das Ganze zu beschleunigen, und das heißt, wir müssen uns auch ganz schön Mühe geben, jetzt relativ schnell viele Leute zu mobilisieren und es wird halt einfach wichtig sein, noch über diese, also einfach noch weitere Aktionen zu machen, auch mal vielleicht bei IKEA vorbeizugehen oder so und irgendwie größer in die Öffentlichkeit zu gehen. Und es ist, glaube ich, denke ich, auch total wichtig, das Ganze zu verbinden mit anderen Initiativen, die gerade in Hamburg laufen. Also ich denke jetzt gerade an die Leute vom Bernhard, die gerade gegen das Bernhard-Noch-Quartier in St. Pauli kämpfen, und das ist halt, dass man das einordnet in Proteste, die es gerade gegen Gentrifizierung in Hamburg gibt, und verbindet mit Forderungen wie ein Stopp von Mieterhöhungen, Verbot von Umwandlung in Eigentumswohnungen, solche Geschichten, also darüber hinaus über das IKEA verhindern, sozialpolitische Forderungen aufstellen. An dieser Stelle sollte man vielleicht nochmal eingehen auf die Not der Zeit. Momentan ist es ja so, dass IKEA vor ungefähr 4 Wochen, waren es glaube ich, einen notariellen Vorvertrag unterzeichnet hat für das Gebäude. Bis Ende des Jahres können sie davon noch zurücktreten. Solange haben sie also noch Zeit, ihre verschiedenen Abteilungen zu prüfen. Und sie sind dabei, selbst ordentlich Werbung zu machen im Viertel. Man kann also jetzt bei der Post IKEA-Geschenkgutscheine kaufen, direkt im Stadtteil. Dann werden im Altonaer Rathaus momentan Filme gezeigt von den Zeise-Kinos, und davor läuft jedes Mal ein schöner Werbetrailer von IKEA. Das ist auch eine sehr unschöne Entwicklung. Insofern sind wir da wirklich gezwungen, relativ schnell in die Pötte zu kommen und dieses Bürgerbegehren zumindest als das wahrzunehmen, dass es diesen Planungsausschuss erstmal stoppt und auf Eis legt, damit die Anwohner überhaupt die Zeit haben, sich darüber ordentlich zu informieren und Gedanken zu machen, ob sie das möchten oder nicht. Der Planungsausschuss, der sich da entwickelt hat, ist, glaube ich, eine Bündelung der verschiedenen Abteilungen, die zu prüfen sind, unter anderem die Bauabteilung, damit das Ganze schneller passieren kann. Ich weiß nicht, ob Michael da vielleicht noch was zu sagen kann? Ja, also zu der Struktur des Sonderausschusses sollte man vielleicht noch erwähnen, dass alle Aktivitäten, die sonst normalerweise in verschiedenen Ausschüssen der Bezirksversammlung besprochen und diskutiert werden und debattiert werden, dass die alle zusammengefasst sind in diesem Ausschuss. Dazu gehört, wie Claire eben schon sagte, der Bauausschuss, der dort Einfluss nehmen kann auf die Entscheidungen und darauf, wie dann dieses Bauvorhaben abgewickelt werden soll. Dann gehört dazu der sogenannte Stadtplanungsausschuss, der Sanierungsausschuss, der in diesem Viertel deswegen eine große Bedeutung hat, nicht der Sanierungsausschuss, sondern der Regionalausschuss 1, wie er jetzt heißt. Dieser Regionalausschuss findet normalerweise über die Entwicklung in der Großen Bergstraße, weil das aktuell ein Sanierungsgebiet ist. Und diese Ausschüsse, auch der Grünausschuss natürlich, weil es darum auch geht, dass ein Großteil von Bäumen abgerissen wird. Und der Verkehrsausschuss kommt auch noch dazu. Alle diese Ausschüsse zusammen, deren Kompetenz und deren Entscheidungsmöglichkeiten sind zusammengefasst in diesem einen Ausschuss, diesem Sonderausschuss für IKEA. Und die Beschlüsse, die dieser Ausschuss fasst, sind dann auch bindend für alle anderen Ausschüsse. Und deren Kompetenzen sind im Moment aufgehoben, wenn es um die Ansiedlung von IKEA geht. Das kann man kann dazu denn sagen. Dieser Sonderausschuss IKEA das überhaupt bewältigen? Also ich meine, das sind ja Leute, die eigentlich auch andere Dinge im Bezirk zu bewältigen haben, die jetzt mit mal aufgerufen sind. Also diese Verkehrsfragen, all diese verschiedenen schwerwiegenden Entscheidungen zu treffen. Ich meine, ist nicht dieser IKEA-Sonderausschuss damit auch ein bisschen überfordert? Also das würde ich persönlich so einschätzen, dass das vielleicht keine Überforderung ist, aber angesichts der Tatsache, dass das auch ganz schnell laufen muss, glaube ich, ist gar nicht die ausreichende Zeit vorhanden, um wirklich die einzelnen Gutachten, die es zum Teil ja auch schon gibt, dazu, also wie ein Verkehrsgutachten, das wird jetzt auf der nächsten Sitzung des Sonderausschusses am Mittwoch, dem 19. verhandelt werden in der öffentlichen Sitzung, dass die Zeit bestimmt nicht ausreichend ist, um dort vernünftig sich auch mit den Problemen, die vor Ort entstehen können, zu befassen. Und ich glaube zudem auch, dass es ein wesentlicher Punkt viel zu kurz kommt, und das ist die Beteiligung der Öffentlichkeit an diesen Entscheidungsdingen, dass also viele Sachen wie zum Beispiel im Grünen Ausschuss oder im Verkehrsausschuss, die werden ausschließlich debattiert in öffentlichen Sitzungen, und dass die Entscheidungen, die jetzt anstehen mit der IKEA-Ansiedlung, die werden dann doch getroffen im nicht öffentlichen Teil. Und es gibt aktuell nur eine Entscheidung des Sonderausschusses, und zwar für eine öffentliche Veranstaltung Mitte September, wo der Ort noch nicht feststeht und der Termin ist auch noch nicht ganz fest. Also es soll voraussichtlich der 16. September sein. Das wird dann aktuell jedenfalls die einzige Möglichkeit sein, wo die Anwohner und andere interessierte Menschen ihre Sorgen und Probleme, die sie sehen mit der Ansiedlung von IKEA, öffentlich formulieren können. Aber mehr gibt es da noch nicht, und das erscheint mir als Bezirkspolitiker viel zu wenig, zumal dieses Thema große Bergstraße und der Umgang mit dem Forum und Frappant beschäftigt die Bezirkspolitik schon seit weit über 10 Jahren. Und es gibt auch gerade aus der Bevölkerung eine ganze Menge an Anregungen, was mit diesen beiden Komplexen von Forum und Frappant passieren soll. Und die gehen eigentlich in eine ganz andere Richtung. Die letzte grundlegende Entscheidung, die da gefallen ist, ist 2004 gewesen, wo die Bezirksversammlung Altona die Ergebnisse der Planungswerkstatt für die große Bergstraße, die ja dann zwischenzeitlich Sanierungsgebiet wurde, diese Entscheidung übernommen hat, und die sehen eigentlich eine ganz andere Entwicklung für das Forum- und Frappant-Gelände vor, als das, was jetzt diskutiert und versucht wird umzusetzen. Wenn die Zeit dann jetzt so knapp ist, kann es also auch passieren, dass man erstmal die Entwicklung eines sehr großen Verkehrschaos in Kauf nimmt, um dann vielleicht dadurch, dass die Leute so genervt sind davon, auch Lösungen dafür anzubieten, die man jetzt so noch nicht umsetzen könnte. Zum Beispiel die Verlängerung eines Autobahnzubringers in die Altona Altstadt rein oder sowas. Zum Beispiel, ja. Naja, und ich denke mal, es war ja die Aufforderung geradezu an Institutionen und kleinen Gruppen in Altona zu diesem Treffen zum Masterplan zu kommen. Das Zukunftsforum. Das Zukunftsforum Altona, wo völlig ausgespart wurde bei den Fragen, was eigentlich mit diesem IKEA-Komplex, also was mit dieser Planung eigentlich zusammenhängt. Und alle Fragen sind natürlich damit verknüpft, weil jede Veränderung an diesem Standort natürlich diese Dinge geradezu nach sich zieht. Und ich denke mal, warum wurde sowas überhaupt geplant? wir alle gebeten? Ist das nicht auch eine Frage der Beruhigung und alle uns stillzuhalten und jeder kann dann seinen Unmut kundtun oder seine Probleme aus seinen Bereichen, ob es nun aus Blankenese ein Sportverein war oder Altenverband, was weiß ich, wer da alles kam. Was sind da die Hintergründe? Ich meine, mir scheint hier eine Strategie zu laufen, alle hier etwas zu beruhigen und stillzuhalten und ich frage mich allen Ernstes, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die Bezirksversammlung, dass diese Politiker diese Entscheidung getroffen haben? Was ging dem eigentlich voraus? Seit wann ist das tatsächlich ins Auge gefasst worden, IKEA hier anzusiedeln? Also wie ist, um das mal irgendwie überhaupt deutlich zu machen, wie ist da ein Zusammenhang entstanden? Ne? Oder ist schon auch vorher, also warum wurde mit mal gekündigt, warum ist die Situation der großen Bergstraße so geschaffen? Warum ist die Saga da weg? Warum ist das alles weg? Ich meine, hat man da nicht schon langfristig eine Planung im Auge, die wir alle nicht transparent nachvollziehen können? Mir scheint das also eine sehr undurchsichtige Art und Weise, Demokratie hier vorzuführen. Ja, also ich sag mal so, allgemeinpolitisch würde ich mal sagen, also ist das nach meiner Einschätzung so, dass man da was unterstellt, was wahrscheinlich nur in Ausnahmefällen mal zutrifft, dass nämlich es Sinn macht, wenn man von Stadtplanung spricht, irgendwie einen Investor sucht und der wird dann schon die Lösung bringen. Das zeichnet eigentlich die Politik aus in den letzten Jahrzehnten, gerade auch in Hamburg, dass man Stadtplanung dadurch ersetzt, dass nicht mehr die einzelnen Behörden ausführlich und umfassend mit Beteiligung der Öffentlichkeit Planung macht, sondern dass man immer nur auf die Suche nach irgendwelchen Investoren geht. Das finde ich schon merkwürdig. Und was immer wieder bei der öffentlichen Diskussion immer wieder neu angefacht werden muss, gerade auch in Altona Altstadt, ist tatsächlich diese Frage der Dreh- und Angelpunkt der Entwicklung des Stadtteils ist tatsächlich die Situation in der großen Bergstraße mit dem IKEA und mit dem Frappant-Gelände und mit dem Forumsgelände. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Entwicklung für den gesamten Stadtteil. Und wenn es dort keine Lösung gibt unter möglichst breiter Beteiligung der Öffentlichkeit, dann wird auch dieser Stadtteil sich einfach nicht weiterentwickeln können. Ich denke schon, dass das natürlich immer wieder Versuche gibt, wie das ja hier in der Diskussion noch anklang, die man dann unter dem Titel Gentrifizierung zusammenfassen kann. Aber ich glaube, dass es darüber hinaus eben auch notwendig ist, dass wirklich langfristiger geplant wird und überlegt wird und dass man auch aus den Fehlern, die man gemacht hat, und ich persönlich schätze das auch so ein, dass es Ende der 60er Jahre wirklich ein Fehler war, in der großen Bergstraße auf der Fläche, wo jetzt das Forum und Frappant-Gelände oder diese beiden Komplexe stehen, dort hat man noch den letzten funktionierenden Wohnungsbestand aus Gründerzeitgebäuden abgerissen, um diese beiden Gebäude dorthin zu stellen. Und man ist nicht in der Lage, in der Politik erstmal zu analysieren, war das jetzt eine sinnvolle Entscheidung, ist daraus irgendwie eine positive Entwicklung entstanden oder hat das die Entwicklung im Stadtteil eigentlich nur gehemmt und gar keine Möglichkeiten neu mehr gegeben dann? Also ich würde ganz schnell nur einen Satz sagen. Positive Entwicklung heißt, eigentlich ist sie ja positiv. Denn wir alle sind da, arbeiten da und haben ja etwas verändert, also mit unseren Ideen und Zielen. Und man kann nur hoffen, dass diese Leute begreifen, dass diese Ziele eine Qualität haben. Ich finde halt, wenn wir über Stadtplanung reden, dann müssen wir aber auch darüber reden, was sind denn die Ziele der Stadtplanung. Und die Ziele sind nämlich nicht, irgendwie eine Stadt zu haben, so wie, also eine Stadt für die Leute, die da wohnen, sondern irgendwie die Ziele, es ist schon mal, da gab es schon, Anfang der 80er gab es schon Strategiepapiere, wo es darum ging, dass halt diese innenstadtnahen Altbauviertel als ein weicher Standortfaktor entdeckt wurden, um im globalen Wettbewerb um sogenannte High Potentials oder also Leute, die irgendwie die in Führungspositionen sitzen, die die viel Geld verdienen. Und deshalb geht es bei der Stadtplanung gar nicht darum, eine Politik für die Leute, die in den Vierteln wohnen, zu machen, sondern es geht eher ums Gegenteil, nämlich dass man diese Viertel für andere Leute attraktiv macht und die ansässige Bevölkerung vertreibt. Da gab es früher mal diesen wunderschönen Spruch, Think Local, Act Global. Das ist bezeichnet genau das. Man soll sich die lokalen Strukturen angucken und dann global handeln. Der ist aber seit ungefähr 10 Jahren schon kolportiert, weil man doch an etlichen Orten dieser Welt schon begriffen hat, es muss andersrum funktionieren. Think global and act local. Also die lokalen Strukturen müssen gestärkt werden. Ja, zu dem Thema gehört eigentlich auch die Positionierung der Parteien. Die Parteien sind ja zahlreich vertreten im Altonaer Bezirksamt. Michael Sauer ist einer der Vertreter, der für die Linke da drin ist. Die stehen in diesem Thema, bei diesem Thema, also IKEA, wie bei vielen anderen Themen, ziemlich allein. Die andere Seite ist einmal die CDU, gerade in Koalition mit der GAL. Gerade ist übertrieben, das war sie schon in der letzten Legislaturperiode. Dann die SPD und 2 Vertreter, glaube ich, von der FDP sind im Bezirk. Die beiden Koalitionäre, CDU und GAL, haben sich eigentlich gleich ziemlich von Anfang an entschieden, dafür eingesetzt, dass IKEA dorthin kommt. Die SPD hat es in seinem Altonaer Echo auch unterstützt und dahingehend werden auch Formulierungen in die Welt gesetzt, die einen zum Teil schon zum Erstaunen bringen. Es wird aber auch festgestellt, dass zum Beispiel bei den Grünen schon ein sehr seltsamer Denkumschwung stattgefunden hat. Und ich möchte mal zitieren aus einem Leserbrief, der in der Taz am 8. August erschienen ist oder reingeschrieben wurde, zu dem Artikel, der in der Taz erschienen ist, Grauer Klotz wird blau, schreibt Susanne Schneider. Es ist äußerst schade, wenn auch nicht überraschend, dass sich die GAL wieder einmal für die Gentrifizierung eines Stadtteils stark macht. Ohne die sozialen Folgen dieser Aufwertungen ausreichend zu bedenken oder gar, aber das ist wohl bei Hamburger Grünen schon an der Grenze zum Kommunismus, die fehlerbehaftete Logik von Aufwertung selbst zu hinterfragen. Das schlüssige Verkehrskonzept erschöpft sich voraussichtlich im Bau von Parkmöglichkeiten. Das Auto als unverzichtbares Fortbewegungsmittel in verkehrsbelasteten innerstädtischen Räumen scheint von der GAL ebenso widerspruchslos sehr Akzeptanz erfahren zu haben. Für eine Partei, die sich früher einmal intensiv mit der Abkehr vom automobilen Individualverkehr befasst hat, ist eine derartige Rückentwicklung bitter. Auch offenbart Frau Butzenhardt, eine Vertreterin der GAL in dem Bezirk, mit ihrer Formulierung, ich hoffe, dass jetzt jedem einleuchtet, Pünktchen, Pünktchen, die tiefe Diskussionsbereitschaft einer Partei, die bereits alles weiß, und zwar besser. Während Alternativkonzepte gern als Partikularinteressen einer kleinen Minderheit dargestellt werden, das sind dann aber auch diejenigen, die in ihrem eigenen Das sind aber dann auch diejenigen, die in ihrem eigenen Lebensumfeld die Folgen dieser Politik ausbaden dürfen. Soweit ein Leserbrief und ich kann aus den Erfahrungen, die wir bei Regionalausschüssen und auch bei dem Sonderausschuss zu IKEA gemacht haben als Anwesende, das nur bestätigen, dass also die GAL auch im Gespräch mit Vertretern der GAL sich als ja offenbar ziemlich beratungsresistent herausstellt. Ich finde es auch, also wirklich ein Witz in Tüten, dass auf der einen Seite von verkehrsbefreiten Innenstadtzonen gesprochen wird und gleichzeitig der Zulauf von bis zu 8000 Autos in eine Innenstadtzone, wie sie die Große Bergstraße ist, akzeptiert wird und da irgendwie offensichtlich so eine seltsame Gedächtnisverlust-Phänomen stattfindet bei der GRL. Ähnliches war ja auch zu sehen bei den Planungen, die in der Susannenstraße, also der Querstraße zum Schulterblatt stattgefunden haben. Ich war bei einem Treffen im Regionalausschuss, wo 50 Anwohner da waren, die aus ihrer unterschiedlichen Warte die Politik der GRL und CDU-Fraktion kritisiert haben. Und die Argumente waren eigentlich sehr überzeugend. Und jetzt kommt dann so ein seltsamer Rollentausch oder Rolleneinteilung zur Geltung, dass die Grünen eben, weil sie sich rechtfertigen müssen, die Pläne, die in Zusammenarbeit mit der CDU da entstanden sind, dann fast offensiver verteidigen, als die CDU das selbst macht. Die hat eben eher die Einstellung, die sie von Helmut Kohl wahrscheinlich noch übernommen hat, einfach aussitzen und weitermachen. Soweit also zur Haltung der Parteien. Jetzt sind wir kurz vor der dritten Stunde der Sendung und jetzt hören wir nochmal Musik dazwischen, und zwar diesmal von Sun Ra und seinem Intergalactic Orchestra, That's How I Feel.